Drittes Kapitel. Das Geheimnis der Zwillinge. Warum sind die Eltern nicht mehr zusammen? Aber Lotte und Luise haben die Fotos nicht nach Hause geschickt. Sie liegen in lauter kleine Fetzen zerpflückt auf dem Grund des flaschengrünen Bühlsees bei Seebühl. Die Kinder wollen ihr Geheimnis für sich behalten. Sie wollen es zu zweit verbergen und vielleicht zu zweit enthüllen. Die beiden hängen wie die Kletten zusammen. Sie wissen wechselweise schon recht gut Bescheid über die Lebensgewohnheiten, über die Schulkameradinnen, die Nachbarn, die Lehrerinnen und Wohnungen der anderen. Tag für Tag sprechen sie von nichts anderem und natürlich plagt sie das Geheimnis, warum sind die Eltern nicht mehr zusammen?